Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wenn ihr heute Nacht mit mir reden wollt, über welches Thema auch immer, die Gelegenheit besteht jetzt dazu, ruft einfach diese Telefonnummer an, eine kostenfreie Telefonnummer 0800 5678 111 oder faxt mir ganz einfach unter 0800 5678 110. Ebro hat angerufen, 20 Jahre alt. Wenn ich das so richtig einordne, ist das ein türkischer Name und ein weiblicher Name. Stimmt das? Ja. Ja. Ich lerne doch schon so einiges hier. Ebo, ich grüße dich. Dein Thema? Mein Thema ist, und zwar bin ich noch Jungfrau. Mhm. Und ich habe mir letzte Woche so ein Dildo, das ist so ein Plastikpenis, habe ich mir geholt. Auch von etwas weiter weg her. Ich wollte gerade sagen, also... Ja. Ich hoffe nicht in deiner Stadt, also von weiter her. Ja, von weiter her. Mhm. Und zwar habe ich noch nie mit einem Mann Geschlechtsverkehr gehabt. Mhm. Und wollte es das erste Mal halt mit so einem Plastikpenis ausprobieren. Warum? Ich habe so Freundinnen, auch viele aus meinem Bekanntenkreis, mhm, die Beziehungen hatten und dann auch mit den Männern geschlafen haben und dann, mhm, eine Woche oder zwei Wochen kamen die und haben sich dann beschwert, Schluss gemacht und hat nicht geklappt. Mhm. Ja, und da habe ich mir gedacht, statt ich dann meine Jungfräulichkeit an so einen ekelhaften Typen verliere. Ach so. Lieber an ein Plastikstückchen, oder? Bitte? Lieber dann an ein Plastikstückchen verlieren. Ja, genau. Ist das schon ein bisschen absonderlich, finde ich. Ja, ich weiß. Irgendwie finde ich es absonderlich. Wie kommt es denn, dass du noch Jungfrau bist? Das hat auch mit meiner Kultur zu tun. Ja. Hast du dich denn schon mal verliebt in einen Mann, in einen Jungen? Ja. Ja? Ja, habe ich, aber das war zu der Zeit, als ich noch zu Hause gelebt habe. Also, ich lebe nicht mehr zu Hause. Mhm. Ich bin in einer WG, mhm, und da ich jetzt sowieso unabhängig von allem bin, mhm, nee, ich habe zwar viele Männer kennengelernt, aber... Mhm. Dann, wenn ich so weitergedacht habe, habe ich schon gedacht, nee, nicht mit dem ekelhaften Typen. Mhm. Weil das war nur so billig anmachen. Du sagst, das hat mit deiner Kultur zu tun, dass du noch Jungfrau bist. Ja. Aber du willst dir jetzt quasi selbst die Jungfrauenschaft nehmen. Ja. Mhm. Mhm. Das heißt, das ist dir dann auch egal, dass du dann keine Jungfrau mehr bist. Ja, ist mir egal. Also von dieser kulturellen, von diesem Ansatz hast du dich verabschiedet. Ja, genau. Das, ja. Aber dennoch würde ich mir doch so überlegen, warte doch ganz einfach, bis du einen sehr netten Mann findest, einen, den du dich wirklich verliebst und in den du Vertrauen hast und genieß es mit ihm. Ja, naja, ist schwierig. Ist wirklich schwierig. Ja, ist schwierig. Ich habe wirklich sehr viele Männer kennengelernt, mhm, habe zwar nichts mit denen angefangen, mich dann unterhalten, mhm, aber da ich so ein Feindenker bin, habe ich dann immer so weitergedacht. Mhm. Und dann, wenn ich so weitergedacht habe, habe ich mir gedacht, nee, mit dem Typen könnte ich nicht. Mhm. Wie weit sind die Freundschaften denn gegangen, die du schon hattest mit Männern? Beziehungen hatte ich bis jetzt 3, mhm, aber es war nicht so, also war... Gab es denn sexuelle Kontakte, leichte sexuelle Kontakte? Etwas, ja. Etwas, ja. Mhm. Also nicht so, wie es normalerweise sein sollte, aber... Ein bisschen fummeln. Ja, ein bisschen fummeln. Ja. Und die Jungs haben sich dann damit zufrieden gegeben oder ist es deshalb auch auseinandergegangen? Einmal war es genau deswegen, ja. Mhm. Mhm. Aber ansonsten nicht. Mhm. Wie viele Männer waren es schon überhaupt, mit denen du näheren Kontakt hattest? 2. 2? Ja. Ja. 1? Ich hatte eine kleine Störung hier im, mhm, Kopfhörer. Jetzt bist du in einen Sexshop gegangen. Wahrscheinlich zum ersten Mal in deinem Leben. Deswegen war ich doch etwas weiter weg, mhm, als zum ersten Mal. Wie hast du dich gefühlt, als du da eingetreten bist? Man wird ja erschlagen von all den ganzen Accessoires, die einem da angeboten werden. Ja, war schon komisch. Ja, und dann kam die Verkäuferin, hat mich dann gefragt. Eine Frau. Ja, war eine, mhm, Frau, mhm, und hat gefragt, was ich gern möchte. Mhm. Habe ich der Frau das gesagt. Mhm. Dann hat sie mir die Dinger dann gezeigt. Mhm. Aber es war kein Sexshop für Frauen, ne? Gibt's ja auch. Es war ein ganz normaler. Ja, das war ein ganz normaler. Mhm, ja. Ja, und dann hat sie mir dann so verschiedene Formen von gezeigt, da, ja, habe ich auch keine Ahnung von. Und ich habe dann halt so, dann habe ich so halt so eins ausgesucht, was so einem wirklichen Penis eigentlich sehr ähnelt. Mhm. In welcher Größe? Da gibt es ja dann auch erhebliche Unterschiede. Nicht so groß. Nicht so ganz groß. Nein. Ja. Wie viel hast du dafür bezahlt? 50 Mark. 50 Mark, die sind teuer, ne? Ja. Ich glaube, da bist du noch recht günstig weggekommen. Mhm, ich weiß. Nicht? So, wann hast du ihn gekauft? Letzte Woche. Letzte Woche. Nun liegt der seit letzter Woche bei dir in der Schublade. Ja. Und du schleichst immer um die Schublade herum. Ja, genau. Und traust dich nicht, das Ding in Aktion zu bringen. Ja, genau. Ich weiß nicht, wie man so Zeit benutzen soll. Ich möchte es, aber hab's noch nicht ausprobiert. Nun kann ich dir hier auch keine detaillierten Anweisungen geben. Das würde den Rahmen unserer Sendung sprengen. Ja, ja. Auch wenn die Sendung in tiefer Nacht stattfindet. Aber du hast doch bestimmt ein paar erfahrene Freundinnen, die dir da so ein bisschen raten könnten, wie man das anwendet. Und so schwer ist es dann letztendlich ja nun doch nicht. Ne? Das hat bestimmt damit zu tun, weil ich noch nie Geschlechtsverkehr hatte. Ja, ist klar. Mhm. Ja, aber du kennst ja so den anatomischen Vorgang, der passiert beim Schlafen zwischen Mann und Frau. Mhm. Hast du das denn einer Freundin erzählt eigentlich? Eine Freundin. Ja. Und hat die schon Erfahrungen mit Männern? Sie hat Erfahrungen mit Männern, aber sie hat noch nie so einen Teil ausprobiert. Na gut, aber sie kann dir ja vielleicht doch ein paar Ratschläge geben. Naja, okay, wir haben schon darüber gesprochen. Das ist sehr lustig. Wieso hast du eigentlich angerufen, um mir das zu erzählen? Ich weiß nicht, weil das immer was anderes ist. Es ist sehr was anderes, ja. Und wir hören es natürlich auch alle gerne. Also Evo, wenn du es nun mal so machen willst, dann mach es so. Das ist auch völlig in Ordnung. Also, ja. Nee, das ist auch, weil ich selber noch nie sowas gehört habe. Und da habe ich mir gedacht, wieso muss ich das machen, was andere auch machen? Ja, weil ich sowieso ein bisschen verrückt bin. Mhm, ja. Dann musst du es aber dann auch nun mal bald machen. Ne? Wenn du in einer schönen Stimmung bist und eine gewisse Eigenerotik irgendwie fabriziert hast, dann mach es einfach mal. Ne? Ja. Und wer weiß, vielleicht wird dieses gute Stück dir noch viele gute Dienste leisten demnächst. Ja, hoffe ich. Aber ich hoffe, dass doch dann auch mal ein richtiger Mann vorbeikommt. Ja, klar. Ist halt nur ein bisschen schwer, ne? Ja, naja. Aber du bist eine sehr nette Frau, eine sehr nette junge Frau. Ja, danke. Es wird schon klappen. Okay. 50 Mark hat sie ausgegeben für ein Kunstdildo, die Ebro. Ja, genau. 50 Mark. Ich wünsche einfach nur viel Spaß. Jo, danke schön. Auf Wiederhören. Ja, ja. Tschüss. Tschüss. Carina, 36 Jahre alt und Theo ist irgendwo auch in der Nähe, der ist 52 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Carina. Domian, als erstes, ich verstehe dich sehr, sehr schlecht. Ja, das wird gleich alles besser, während wir reden. Okay. Mhm. So, mein Thema ist heute Abend die bevorstehende Scheidung bzw. Trennung zwischen mir und meinem Mann. Das ist Theo. Ja, das ist Theo, richtig. Mhm. Und zwar muss ich dir so ein klein bisschen eine Vorgeschichte dazu erzählen. Ich kenne meinen Mann schon seit 22 Jahren, lebe mit ihm zusammen seit 15 Jahren und bin verheiratet seit 11 Jahren. Mhm. Wir haben zusammen 4 Kinder und bis dahin ist auch noch alles in Ordnung. Mhm. Ich habe meinen Mann bis vor etwa, ich sag mal so einem halben bis dreiviertel Jahr wirklich sehr, sehr lieb gehabt. Ich hätte also alles für ihn getan. Eigentlich eine Liebe, die mein Vater beispielsweise oder Freunde und Bekannte nie nachvollziehen konnten. Denn nach 15 Jahren beispielsweise, wenn er nur in die Stadt gefahren ist, die ist hier 5 Kilometer weiter weg, und er sagte, ich komme um 3 und er war ein Viertel nach 3 noch nicht da, und dann war ich schon unruhig. Mhm. Aus Sorge, dass er mir fremd geht, sondern ganz einfach aus Sorge, es könnte was passiert sein. Mhm. Also selbst meine Freundin sagte zu mir, das ist ein Stück weit schon nicht mehr normal. Ja. So, aber jetzt seit einem halben Jahr oder so, ist so viel vorgefallen. Ich habe mich also völlig von meinem Mann entfremdet. Was ist denn passiert, dass eine so große Beziehung, wie du sie geschildert hast, jetzt in die Brüche gegangen ist? Also eigentlich vieles. Angefangen hat es damit, mein Mann ist trockener Alkoholiker. Mhm. Er hat also über 10 Jahre, hat er es geschafft, wirklich nichts mehr zu trinken. Wenn ich sage nichts, meine ich auch nichts. Mhm. Hat er wirklich durchgehalten. Und aus irgendwelchen mir völlig schleierhaften Gründen hat er wieder angefangen zu trinken. Jetzt kürzlich? Ja, vor einem Jahr, sagen wir mal. So, und das war am Anfang war das nur ein Bierchen, wo ich mir auch nichts dabei gedacht habe. Oder an Silvester, was weiß ich mal, ein Glas Sekt oder so. Mhm. Da war auch ja auch nichts gegen zu sagen im Grunde genommen. Mhm. Obwohl für ein Alkoholiker das ja eigentlich Gift ist. So. Da ist sehr viel gegen zu sagen, weil ein Alkoholiker darf ja nicht mehr eine Mancherie Praline essen oder sowas. Aber er hatte das, muss ich sagen, er hatte das im Griff. Er hat also jetzt, sagen wir mal, an Silvester ein Gläschen Sekt getrunken und da hat er auch wirklich, was weiß ich, in 3 Monate oder so gar nichts mehr getrunken. Also es war nicht so, dass er dann angefangen hat und war sofort dann wieder voll drauf. Mhm. Das war also nicht so. Aber es ist eine gewisse Rückfälligkeit da, kann man sagen. Mhm. Ja. So, und daraus ist irgendetwas entstanden, was dir nicht so gut gefällt. Richtig, richtig. ich muss dazu sagen, also wie er noch richtiger Alkoholiker war, sage ich jetzt mal, also wie er noch richtig fest getrunken hat, hatte er einen Autounfall. Aufgrund dessen hat er also Ausfälle, hat im Krankenhaus gelegen, war also dem Tode nah. Mhm. Ich habe das alles mitgemacht aus Liebe, würde das auch sehr wahrscheinlich wieder tun. Mhm. Und habe ihm aber damals schon gesagt, Freund, der Weg, diesen Weg bin ich gern mit dir gegangen, mhm, aber ein zweites Mal nicht mehr. Sag doch mal konkret, was dich jetzt dazu bewogen hat, zu sagen, ich will mich von diesem Mann trennen und ich will mich scheiden lassen. Der Grund ist eigentlich ganz simpel und trotzdem für mich selbst noch nicht so ganz nachvollziehbar. Und zwar folgendermaßen. Letztes Jahr im Mai waren wir auf eine Fete eingeladen und wie es halt so ist, es wird getrunken und so. Und mein Mann hat natürlich eine über den Durst getrunken. Mhm. So, das ging aber so weit, das hat sich aber meiner Kenntnis entzogen. Ich habe gesehen, er hat 2 oder 3 Bier getrunken, mhm, und also mehr auch nicht. Er muss aber, nehme ich an, auch Schnaps oder was getrunken haben. Mhm. Denn wir kamen nach Hause und er war von einer Minute auf die andere wirklich bösartig. Was heißt bösartig? Was hat er getan? Also er hat am Anfang hat er nur verbal mich angegriffen. Hat er dich dann hinterher geschlagen? Fast. Ich muss dazu sagen, damals hat noch ein Stiefsohn, das ist in seiner ersten Ehe, der 20 Jahre bei uns gewohnt und er hat sich also vor seinen eigenen Vater gestellt. Mhm. Also gut, es ist eine fast Gewalttätigkeit passiert. Richtig. Das kann ich mir vorstellen, dass das die Stimmung gerade nicht hebt. Was ist noch geschehen? Richtig. Dazu muss ich sagen, also wir haben noch 4 kleinere Kinder. Die älteste ist jetzt fast klein, die älteste ist jetzt 15, der kleinste wird 8. Und die mussten das alles mit ansehen. Mhm. Dann haben sie also vor die Tür gestellt, haben mal, dass die Papa nicht rein, so, ich habe Angst, der haut dich und so. Ich vermute mal, Carina, dass das so ein Anfang war. Es müssen ja noch mehrere Dinge passiert sein, bis du zu dem Entschluss gekommen bist. Ich will mich trennen von dem Mann. Ja, das ist so alles in allem so. Sagen wir mal, er ist so an sich ein lieber Kerl, aber er lässt sich ein Stück weit gehen. Er wäscht sich zwar, ja, aber so, sagen wir mal, wenn ich zu ihm sage, Mensch, jetzt geh doch mal neue Klamotten kaufen. Mhm. Und das muss für ihn nicht so unbedingt sein. Ja gut, aber das ist doch ein Problem, was ihr wahrscheinlich immer schon hattet. Deshalb trennt man sich doch nicht von jemandem. Ja, aber das ist alles so eine Anhäufung, sage ich mal. Mhm. Dann ist er eifersüchtig, grundlos eifersüchtig, wenn nur ein Mann, was weiß ich, wenn wir mal zusammen tanzen und wir tanzen mal ein bisschen näher, wohlgemerkt unter seinen Augen, dass jeder sehen kann oder es auch nichts Anrüchiges ist, aber mal ein bisschen näher und flackst mal da rum oder ich gebe dem mal einen Kuss auf die Backe oder so. Und da wird er furchtbar sauer, sag ich mal. Also extreme Eifersucht kommt dazu. Kommt dazu, ja, er ist also herzkrank. Das ist nur, ja, ich sag mal, auch so ein kleines bisschen, wo mich mitärgert. Er ist herzkrank, darf also nicht vom Arzt aus rauchen und raucht also wie eine Dampflok, muss ich mal sagen. Also so 2 Päckchen am Party gehen drauf. Und das sind alles so Sachen, wo ich insgeheim sage, ich habe da Ängste und auch die Kinder natürlich mit. Und es ist ganz viel so, scheint es mir, ganz viel aufeinander gekommen und hat sich angesammelt. Und seit wann sagst du es, oder wann hast du gesagt, ich will nicht mehr, ich trenne mich jetzt von ihm? Ja, ich würd sagen, konkret seit Oktober letzten Jahres. Seit Oktober letzten Jahres, da habe ich also ihm das klipp und klar gesagt, sage ich dazu, du kriegst es, kannst es nicht auf die Rolle kriegen oder willst es auch nicht, wie auch immer, das sei dahingestellt. Ich kann das Leben nicht mehr mitmachen, auch aufgrund dessen, dass wir die Kinder haben. Du bist aber fest entschlossen, jetzt ihn zu verlassen. Ja. Ist er denn wirklich in deiner Nähe gerade? Ja, das ist die Nähe. Dann gib ihn mir mal bitte. Ja. Mhm. Hallo Theo. Ja. Du bist 52 Jahre alt. Ja. Und hast du gerade die ganzen Vorwürfe gehört, die dir wahrscheinlich nicht neu sind, aber ich habe es nur gerade zum ersten Mal gehört, von deiner Frau. Was sagst du denn dazu? Was ich dazu sagen kann, ich versuche mich zu bessern. Bitte? Ich versuche mich zu bessern, soweit es geht. Also mit dem Alkohol, das ist soweit im Griff, also das ist nicht das Problem. Also du trinkst im Moment nicht? Nee. Aber du hast sie gerade was sehr, sehr, sehr Ernsthaftes gesagt, nämlich dass du herzkrank bist und so viel rauchst. Was sagst du dazu? Ja, und das war, also das bekomme ich nicht, das gebe ich zu. Ich weiß auch nicht, ich war schon, das ist ein Angebot von der AOK, das ist die Allgemeine Ortskrankenkasse, da hatte ich so Selbsthilfegruppe zum Rauchen. Könnte ich mich dann entfernen, aber das ist klappt irgendwann. Ich weiß nicht warum. Doch, ich weiß warum. Es ist morgens schon die erste Griff. Wie viele Jahre rauchst du schon? Ja, gute 30 Jahre. 30 Jahre. Wie viel am Tag? 2 Päckchen. 2 Päckchen am Tag. Es geht ins Geld und ich weiß das auch. Und ich weiß nicht auch. Ich werde das auch noch auf mich nehmen, da irgendwie noch was zu unternehmen. Nun scheint die Carina ja, so wie sie mir gerade das erzählt hat, richtig entschlossen. Sie will nicht mehr. Ja, ja, das ist das Problem. Dann kommen solche Sachen wie, du kümmerst dich nicht um deine Kleidung, um die Hygiene, du bist eifersüchtig. Doch, die Hygiene ist bei mir schon in Ordnung. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Nur, mir macht das nicht aus, nur so was sagt man so, schlappige Jeans anzuziehen, gebrauchte Hemd, wo zwei Tage alt ist, macht nichts aus. Aber das sind ja so Sachen, da kann man sich ja ändern. Wenn man merkt, dass der Partner das nicht mag, kann man ja halt. Ja, richtig. Nur jetzt, wo ich weiß, dass meine Frau das ernst meint, sehe ich, ich weiß nicht, ich bin dann ein bisschen labil und denke, es geht sowieso jetzt alles die Paar runter. Hast du jetzt richtig Angst, dass alles um dich herum zusammenbricht? Ja, genau. Mhm. Die Angst, die tut mich noch mehr entmutigen. Liebst du deine Frau noch? Oh, ich liebe sie sehr. Du liebst sie sehr. Mhm. Und für dich wäre das Allerschönste, wenn du mit ihr zusammen bleiben könntest. Was wärst du denn bereit, dafür jetzt zu verändern? Was würdest du ihr versprechen? Karina? Ich verspreche, Domian. Ich bin so erzogen und das halte ich auch. Ja, dann sag doch mal, was würdest du jetzt in die Waagschale werfen? Was würdest du? Wenn ich jetzt würde sagen, liebe Frau, ich raue nicht mehr, dann würde ich vielleicht lügen. Mhm. Aber mit der Kleidung und so, das kann ich ändern. Also Kleidung kannst du ändern. Dann, du kannst ihr versprechen, dass du die Hände vom Alkohol lässt. Das kann ich ihr auch versprechen. Das kannst du ja auch versprechen. Du kannst ihr auch versprechen, dass du nicht durchdrehst und bei den kleinsten Kleinigkeiten eifersüchtig bist. Kannst du dich da auch in den Griff kriegen? Das Durchdrehen, das kann ich versprechen, aber auch die Eifersucht, das ist das Problem auch noch. Ja, die kann man ja auch runterschlucken. Die muss man ja nicht direkt nach draußen zeigen, wenn man, wenn man so empfindet. Würdest du denn ihr versprechen, da ein bisschen rücksichtsvoller mit ihr umzugehen? Will ich auch. Ich bin in der Situation, das hört sich etwas lächerlich an. Ich werde dir alles versprechen, nur um die Beziehung aufrechtzuerhalten. Nein, du, alles ja nicht. Das Rauchen und zum Beispiel? Ja, jeden. Genau. Entschuldigung, Dann hat die Carina gerade auch eine Situation geschildert voriges Jahr im Mai, dass es zu einer fast Gewalttätigkeit gekommen ist. Wie stehst du denn dazu? Da habe ich auch bereut, ich habe mich auch entschuldigt. Das hing aber auch mit dem Alkohol zusammen. Ja, genau. Das heißt also, wenn du die Finger auf dem Alkohol lässt, ist die Gefahr auch nicht gegeben, dass sowas nochmal passiert. Ganz genau. So, jetzt habe ich deine Position gehört, die auch eindeutig ist. Gibst du mir denn nochmal die Carina? Ja. Carina, du hast das mitgehört, ne? Ja. Bewegen dich diese Versprechen, diese Worte in irgendeiner Weise? Berühren die dich? Ich muss leider sagen, nein. Ich muss leider sagen, nein. Glaubst du ihm nicht? Eben, das ist das Problem. Denn er hat mir schon so viel versprochen. Er hat mir schon so oft versprochen, er hört auf mit dem Trinken. Hat er auch eine Zeit lang durchgehalten, muss ich ehrlich sagen. Er hat mir schon so oft versprochen, er hört auf zu rauchen, hat hier zu Hause nicht geraucht, ist um die Ecke gegangen, wo ich es nicht sehen konnte und die Kinder haben ihn dann. Nun gut, aber das hat er ja gerade gesagt, das kann er nicht versprechen. Ja. Aber er wird alles andere versprechen und sich ändern. Ja, nur das Problem ist, Domian, ich habe ihm schon zu oft geglaubt. Ich habe ihm schon zu oft geglaubt. Ich würde liebend gerne sagen, Mann, hör zu, du versprichst mir das, ich glaube dir das und du hältst es auch. Wie sind denn deine Gefühle, abgesehen von dieser Verärgerung, die du empfindest, wie sind deine Gefühle denn ihm gegenüber? Rein freundschaftlich. Rein freundschaftlich? Ja. Da ist keine Liebe mehr da. Nee, wobei ich dazu sagen muss, es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen komisch für Außenstehende an. Sexuell ist bei uns alles in Ordnung. Also im Bett klappt alles wunderbar. Nur halt, wie gesagt, er wäre ein guter Freund für mich. Sehr guter Freund und er ist und wird auch immer ein wichtiger Teil in meinem Leben bleiben. Das sind auch ganz klare Worte von dir, ne? Eben. Und ich höre auch so in den Zwischentönen überhaupt gar kein Hin- und Hergerissen sein mehr bei dir. Bist jetzt dieser Meinung und damit Schluss aus, basta. Ne? Gibst du mir den Tee nochmal? Theo, das, was Carina nur gerade gesagt hat, das ist ja ganz eindeutig. Ne? Die hat ja gerade gesagt, dass sie dich nicht mehr liebt. Ja. Dass sie dich als Freund sehr schätzt und dass sie immer mit dir Kontakt haben möchte. Aber sie möchte keine Ehe mit dir mehr führen. Das ist das Schwierige an der ganzen Sache. Ja. Für mich unbegreiflich. Also, weil, zumal ich sie ja noch sehr liebe. Aber sie dich nicht. Ja, genau. Das ist ja dann einseitig. Ich kämpfe, man kann sagen, gegen Windmühle. Aber Theo, wäre denn das nicht ein Weg? Wenn du jetzt sagen würdest, okay Carina, dann machen wir das jetzt so, wie du, Carina, das möchtest. Wir trennen uns jetzt erstmal formal als Mann und Frau. Ja. Aber es ist ja ein großes Angebot, dass sie sagt, ich möchte mit dem Theo wirklich eng freundschaftlich verbunden bleiben. Wir haben ja auch eine Verantwortung, wir haben Kinder. Wäre denn das nicht eine, ich sage jetzt aber auch eine gesündere und entspanntere Basis für ein weiteres Zusammensein, wenn ihr auch dann nicht mehr in einer Wohnung wohnen würdet? Ja, das ist dann finanzielle Probleme auf. Und folgendermaßen, ich bekomme absolute Hilfe. an Ergänzung zur Sozialhilfe. Mhm. Und wenn ich mir eine Wohnung würde, hier nehmen, die könnte ich mir nicht leisten. Mhm. Wie stellt die Carina sich das denn vor mit dem... Ja, mit dem? Auch, dass ich eventuell auch zum Sozialempfänger werde, dass das Sozialamt laufen, das ist ja auch nicht das Bestreben. Mhm. Also, aber man muss natürlich jetzt ihren Wunsch auch respektieren, dass sie jetzt auf eigene Beine sich stellen möchte. Und sie möchte nicht im Streit und in Feindschaft von dir gehen. Das ist ja alles schon ein großer, ist ja ein großer Wert. Den haben wir auch nicht. Wir haben nicht, dass wir Streit, wir gehen ganz normal wie ihr Leute miteinander um. Und das ist das, was mir so irgendwie das Herz schwer macht. Das kann ich gut verstehen, aber das ist die Tragik, die so vielen Menschen widerfährt, wenn man liebt, aber nicht zurückgeliebt wird. Und umgekehrt nicht, aber man liebt und nicht zurückgeliebt wird. Ich kann dir nur dringend raten, Theo, dass du die Gefühle deiner Frau sehr ernst nimmst. Ja, die nehme ich ohne weiteres. Nehme ich und dass du das einfach jetzt auch aushalten musst, dass sie eben diese Liebe nicht mehr für dich empfindet. Und dass ihr, weil ihr Verantwortung habt für die Kinder, eine Lösung finden müsst, die für dich in einigermaßen okay ist und für sie okay ist. Du kannst sie nicht mehr zurückzwingen in irgendein Verhältnis hinein. Zwingen, das haben wir ja vorhin vor, beziehungsweise ich nicht. Mhm. Ich habe die vor, meine Frau zu zwingen. Also ich versuche, sie mit Liebe, Geste und so weiter wieder zurückzugeben. Mhm. Aber es scheitert, wie gesagt, ich glaube, du musst ganz einfach jetzt tun, was sie möchte. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Und über die finanziellen Sachen, naja, das ist dann ein großes anderes Thema, wie man das organisiert. Ich möchte euch fragen, ob ihr beide mit meinem Psychologen nochmal vielleicht jetzt ein paar Worte reden wollt. Ja. Ja? Dann, das läuft ja so, kennt ihr ja vielleicht, ihr legt auf und der Peter, das ist mein Psychologe heute Nacht, der ruft euch gleich nochmal an. Okay? Gut. Ich wünsche euch alles Gute trotzdem. Danke dir. Tschüss Theo und tschüss Carina. Tschüss. Svenja, 26 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Svenja. Ja. Du hast mich angerufen, warum? Ich wollte dich informieren, dass einige Leute richtig scheiße drauf sind. Dass einige Leute? Also nee, nicht einige Leute, sondern einige Männer. Ah. Können wir das mal ein bisschen konkretisieren? Das heißt, du hast schlechte Erfahrungen gemacht? Ich habe sehr schlechte Erfahrungen gemacht, ja. Was? Eigentlich mache ich keine schlechten Erfahrungen mehr, weil ich eigentlich sehr gute Menschenkenntnis habe. Mhm. Aber bei diesen Menschen habe ich mich echt gut getäuscht. Was ist denn genau passiert? Ja, was passiert? Ich lernte ihn Anfang Oktober kennen, in einer Diskothek natürlich, wie man solche Bekanntschaften nun mal macht in der Diskothek. Und ja, außer Freundschaft ist dann halt mehr entstanden, obwohl ich am Anfang gar nichts von ihm wollte. Also es war eher so eine Kumpel-Geschichte gewesen. Also er wollte schon was von mir, aber ich nicht von ihm. Hatte zu der Zeit auch noch einen festen Freund gehabt, von dem ich mich gerade am Trennen war. Und ja, dann hat sich das irgendwie so ergeben. Irgendwie fand ich ihn doch ganz toll. Mhm. Und wir sind halt im Bett gelandet. Und aus dieser Bettgeschichte ist dann halt eine Beziehung entstanden. Ja. Und ja, und dann beging das alles auch, ne? Bitte? Dann beging das alles dann auch. Ja. Dann ist das, also hat das angefangen. Ja. Was hat angefangen? Ja, was hat angefangen? Er hat mir also quasi die ganze Zeit die Hucke voll gelogen. Mhm. Irgendwelche Verabredungen, irgendwo mich abholen, ist nicht erschienen. Mhm. Hier und da, und wenn wir weggegangen sind, lag er dann irgendwie zugepillt in der Ecke, hat gar nicht gerafft, was mit mir los ist, dass ich da mit anderen Typen rumgeknutscht habe und ihn wildfremde Leute irgendwie informiert haben, hör mal, deine Freundin knutscht mit anderen Typen rum, und er, oh, was soll ich machen, ich bin so drauf. Na, immerhin hat die Freundin aber auch mit anderen Typen währenddessen. Naja, ich meine, das war meine Geschichte des Rechens gewesen, er hat irgendwie nicht an der Party teilgenommen und hat geschlafen in der Ecke, und dann kann ich auch zu Hause bleiben. Da hast du gedacht, also wenn er schon nicht an der Party teilnimmt, dann kann ich auch mit anderen Männern knutschen. Das war also jetzt nicht so vorsätzlich, das hat sich entwickelt. Mhm. Ja, also ja, gut, mein Freund hat sich 4 Stunden nicht um mich gekümmert. Ja gut, und aber das ja, dann habe ich mich halt mit anderen Männern vergnügt. Also bist du auch nicht viel besser. No, ich bin auf jeden Fall viel besser, weil das war eine einmalige Geschichte. Ja gut, aber das ist ja noch kein Grund, wenn man 4 Stunden von dem Partner allein gelassen wird, gleich ja mit anderen Männern rumzumachen. Ja. Rumzumachen. Ja, knutschen reicht schon aus. Okay, das war vielleicht der Fehler gewesen. Ja. Was er mir dann auch noch lange aufs Brot geschmiert hat, obwohl er viel krassere Aktionen gerissen hat. Mhm. Und ja, dann war irgendwann Mitte Dezember gewesen. Wir planten sogar noch das gemeinsame Weihnachtsfest zu feiern. Mhm. Vielleicht waren es nur Sprüche, weiß man ja alles nicht. Und ja, das Ding war, von meinem Ex-Freund habe ich mich getrennt. Am Telefon, auf eine ganz plumpe Art und Weise. Ich habe ihn einfach nicht geliebt. Und das hat mein Ex-Freund, also über den ich jetzt hier eigentlich sprechen möchte, der hat mich dann immer noch so ein bisschen informiert, ob ich Schluss machen soll und es wäre besser, ich sollte Schluss machen. Und ja, das habe ich dann gemacht am Telefon. Und wie ich dann mit ihm zusammengekommen bin, sagte er noch zu mir, mach mit mir nie am Telefon Schluss. Und genau das hat er dann gemacht. Das hat er dann mit dir gemacht? Quasi. Ja, genau dasselbe. Du hast gerade von vor Weihnachten geredet. Wann hat er dann mit dir Schluss gemacht am Telefon? Er hat mit mir Schluss gemacht. Das genaue Datum weiß ich nicht mehr. Also wir sind am 11.11. zusammengekommen. Und ja, irgendwann sagen wir, anderthalb Wochen vor Heiligabend, um die Zeit. Also war ja nur auch eine kurze Geschichte, ne? Ja, war eigentlich eine kurze Geschichte, aber es war ziemlich intensiv gewesen. Eine kurze, intensive, dumm gelaufene Geschichte. Ja. So kann man sagen. Ja, eine dumm gelaufene Geschichte, aber... Aber Sven, ja. Aber das Ganze hatte ja noch ein Nachspiel. Ja, was denn? Diesem Menschen bin ich dann wieder begegnet, vor 14 Tagen. Er hat mittlerweile eine neue Freundin oder auch jetzt nicht mehr. Und ja, das Ganze ist wieder im Bett gelandet. Er hat also quasi seine jetzige Freundin mit mir betrogen. Aber und dazu gehören ja nur auch zwei Leute im Bett, sondern du wolltest offensichtlich auch. Natürlich wollte ich. Ja. Das ist ja auch das. Was empört dich dann so jetzt an allem? Ja, wie er mit mir umgesprungen ist. Ich meine, die Person an sich muss man kennen. Ja, warum bist du denn, drauf ist. Ja gut, aber warum bist du denn, wenn er mit dir so umgesprungen ist, gehe ich doch mit dem dann nicht zwei Monate später schon wieder in die Kiste? Ja, aber das ist ja gar nicht das Ding, was ich erzählen wollte. Das Ding war ja die Hauptgründung gewesen, wie es zum Schlussmachen gekommen ist. Ne? Die ganze Geschichte des Schlussmachens, das war ja. Ja, du hattest jetzt 4 Minuten Zeit, das zu erzählen. 4 Minuten Zeit. Nee, jetzt habe ich erstmal die Vorgeschichte. Ja, wir unterhalten uns schon 4 Minuten. Naja. Und was ist denn dann nun so Schlimmes am Telefon passiert? Nee, es ist nichts Schlimmes am Telefon passiert. Also es war so gewesen, dass wir noch ein Wochenende zusammen verbracht haben, von Freitag bis Sonntag, keine Ahnung, Montagmorgen genauer gesagt. Und alles eigentlich noch im Kasten gewesen war, also alles im grünen Bereich. Und er schenkte mir am Freitag noch so ein komisches Stofftier, wo I love you drauf stand, wo er dann im Nachhinein sagte, da stand I love you drauf. Naja, und verpiss dich dann auch noch mit meinem Haustürschlüssel, dem ich ihm extra nachgemacht habe und dann extra gegeben habe. Tja, und dann kommt er nie wieder. Also was ist das denn? Ich kann doch Sonntag sagen, wenn es in meinem Kopf schon soweit ist, so es geht nicht mehr hin und her, dann nehme ich doch nicht montags morgens noch einen Haustürschlüssel an. Stimmt, ja. Und dienstags dann am Telefon zu meiner Freundin zu sagen. Ja, okay, ist ja alles okay, alles eingesehen, alles eingesehen. Dann verstehe ich dennoch nicht, warum du mit dem dann wieder was anfängst. Warum? Ja, verstehe. Vielleicht bin ich ihm sexuell abhängig. Ach, das ist das Ding. Nee, nicht, ach ja. Das ist also, das kannst du vielleicht nicht entscheiden, weil du das vielleicht noch nie erlebt hast. Also ich bin irgendwie nicht... Ist alles eine Frage der Disziplin. Ich bin nicht erst 15 wenn man sich so geärgert hat und so gedemütigt wurde von jemandem, so verletzt wurde. Aber deswegen rufe ich dich ja gerade an, um dir zu sagen, auf der einen Seite bin ich mir so klar, dass es so das Arschloch ist, so das Schwein. Und ich hoffe auch jetzt nicht, dass er diese Sendung sieht, weil wenn er hört wieder, wie toll er im Bett ist, dann steigt sein Ego noch mehr. Und naja, das Ding ist, dass ich immer wieder Ja sagen würde und ich kann einfach nicht Nein sagen. Also dann würde ich sagen, sag immer wieder Ja, aber jammer auf der anderen Seite nicht rum. Ja, das kann ich ja eben nicht. Du musst es, dich halt dazu zwingen. Ich komme damit nicht klar, dass er dann irgendwie, weiß ich nicht. Wie geht denn das jetzt weiter? Ich weiß es nicht. Also es kann durchaus passieren, dass ihr ab und zu wieder im Bett landet. Nee, also danach ist ja eine Aktion passiert, die ja nicht so toll war. Und zwar habe ich ja dann meine Freundin ihr das Ganze erzählt und meine Freundin fand das dann auch ziemlich scheiße. Und hat also, dann einer jetzigen Freundin gesteckt, dass wir was hatten. Und ich glaube, das fand er nicht so toll. Also jetzt ist eher so die Haftschiene angesagt, auch von meiner Seite. Ja, aber es kann durchaus passieren, so wie du das jetzt geschildert hast, in 2 Monaten... sitzt ihr wieder zusammen, liegt ihr wieder zusammen im Bett, weil du ihn ja so toll findest im Bett. Naja, das ist ja mein Ding. Das ist ein Ding. Warum ich nicht Nein sagen kann. Ja, eigentlich ist es so logisch, es ist so ein Arschloch, es ist so ein schlechter Mensch, dieser Typ. Ich weiß auch nicht, warum du nicht Nein sagen aber kannst. Aber wenn ich ihn sehe, bin ich weg. Ja, okay, das ist aber auch dein Bier. Ja, das ist dein mein Bier. Aber wie schalte ich dieses Bier ab? Indem du dich dazu disziplinierst. Was ist das für ein Gespräch? Ja, gut. Entweder willst du das wirklich... Und dann machst du es auch. Ja gut, ist ja auf der einen Seite, was man will und was das Herz empfindet oder was beziehungsweise was der Kopf gut, in dem Moment aber, denkt. Ich glaube, das Problem ist nicht so groß, dass du dass das nicht zu bewältigen ist. Ich glaube, naja, so das sagst du. Das sage ich jetzt ja. Ich stecke mittendrin in dieser Situation. Na, so dramatisch ist diese Situation auch nicht. Naja, scheint für dich nicht dramatisch zu sein, nee, aber ich es ist für mich jetzt auch nicht mehr dramatisch. Ja, es ist ja im Prinzip auch gegessen jetzt. Aber das Ding ist, die Zeit danach, die war sehr hart für mich und diese Zeit, die ich da durchgemacht habe, 4 Wochen. Ja, und dann drehen wir uns wie möchte ich eigentlich, dass er das irgendwie auch zu spüren. Und kriegt. Daher drehen wir uns im Kreis jetzt, wenn ich dann sage, ich verstehe nicht, dass du nach dieser Zeit wieder mit dem ins Bett gegangen bist. Mhm. Aber wir drehen uns im Kreis. Ich hoffe, dass er dir nicht wieder über den Weg läuft. Ja, und hoffe das ich auch. Mehr passiert, Sven, ja. Mal ich auch vorhabe, in eine andere Stadt zu ziehen. Na, also von daher. Ist doch wunderbar. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss. 1:30 und 21 Sekunden. Und jetzt machen wir Pause. Und 31 Sekunden, hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute ein freier Themenabend, kein festes Thema von unserer Seite aus. Wenn ihr mit mir reden wollt, ruft mich an 0800 567 8111. Morgen haben wir ein festes Thema. Morgen heißt unser Thema, ich habe mein Wort gebrochen. Ich habe mein Wort gebrochen. Und übermorgen, in der Nacht von Freitag auf Samstag, haben wir prominenten Besuch hier. Da wird eine ganze Stunde lang Ulla Kock am Brink zu Gast hier im Studio sein und sich euren Fragen stellen. Ihr könnt eine ganze Stunde lang hier anrufen und mit der Ulla Kock am Brink reden. Ihr könnt ihr Fragen stellen, ihr könnt sie kritisieren, was auch immer. In der Nacht von Freitag auf Samstag. Jetzt geht es weiter mit Thomas. Und Thomas ist, wo ist er hier? 20 Jahre alt. Guten Morgen. Moin. Ich hatte Rimming mit meiner Ex. Du hattest Rimming mit deiner Ex? Ja. Erzähl doch mal den Menschen, die vielleicht nicht alle informiert sind, was Rimming ist. Naja, ich habe mal deine Sendung gehört und da war das so gewesen, da habt ihr über Rimming gesprochen. Mhm. Und Rimming ist im Hochdeutsch Arschlecken. Im Hochdeutsch, ja. Ja. Sagen wir mal im Vulgärdeutsch. Ja, genau. Man könnte ja auch Popo küssen sagen. Ja, ja, ich wollte es ja mal so. Du wolltest es mal richtig derb sagen, damit das auch jeder versteht, ne? Ja, genau. In der letzten Ecke der Republik. Ja, genau. So, mit deiner Ex hattest du Rimming. Ja. Wann denn? Ach, das ist 2 Monate oder 3, ja, 3. Ja, ja. Okay. Und das war so gewesen, ich hatte das bei dir gehört im Radio und im Fernsehen. Ja. Und das war dann so, wir haben das natürlich ausprobiert. Es ist so gegangen, dass ich das, ich ein bisschen vorgearbeitet habe. Also du hast das bei ihr gemacht? Ja, genau. Mhm. Und das fand sie nicht so ganz so gut. Aha. Hat sie sich gesträubt? Hat sie gesagt, nein, das mag ich nicht. Nee, ich habe sie also so ein bisschen geleckt. Aha. Und dann war das so gewesen, dass ich mich da hochgearbeitet habe. Mhm. Sie wusste gar nicht, wie ihr geschieht. Mhm. Und ja, es ist ein bisschen unangenehm. Also sie wollte es nicht? Ja, sie wollte es nicht. Wie fandst du es denn? So, ja, zumindest in dem Bereich, in den du vorgedrungen bist. Ich muss mal so sagen, meine Ex, die ist ein bisschen behaart gewesen. Mhm. Und wenn er dann die Stadt Lecken ein bisschen nass wird, ne, dann ist es so, dass der Geruch da ein bisschen nass zustande kommt. Mhm. Also es war nicht so richtig dein Fall? Nee. Dein Fall war es nicht und ihr Fall war es auch nicht? Nee, ich hab's doch seitdem nicht mehr gemacht. Mhm. Was ein bisschen lustig ist, ich habe mir da so ein Zitronentuch geholt. Mhm. Ne? Ein Zitronentuch? Ja. Ein Zitronentuch? So ein frisches Tuch. Ach so, ein Erfrischungstuch, was man so auf der Reise mal benutzt. Ja, ja, ja. Und da wollten wir das machen, dass das ein bisschen anderen Geruch da ist. Ja. Aber eine normale Dusche hätte es ja vielleicht auch getan. Ja, das war der Nachteil, das brennt. Ja, eben, genau. Also in der Dusche brennt es. Total abtörend und das hat sich damit alles erledigt. Noch, ja. Aber ihr habt euch nicht deshalb getrennt, weil das nicht funktioniert hat. Nee, das ist... Das hat andere Gründe. Ich habe immer so ein paar Beziehungen am Wochenende von der Disco und wie das so ist. Nee, das war nicht die Frage. Die Frage war, ob ihr euch deshalb getrennt habt, weil das nicht funktioniert. Nee. Nö, das ist so auseinandergelaufen. Achso, ja. Und du hast jetzt ein paar Beziehungen immer am Wochenende in der Disco. Ja, und besser. Fühlst dich ganz gut so. Da kann man mehr ausprobieren. Ist klar. Am Wochenende gucke ich schon eine Sendung, ich höre euch immer zu, ob ich was Neues mal mitkriege. Aber das war ja eine Inspiration für dich, ne? Ja. Gut, aber Jürgen, ich habe, ja? Ausprobiert, hat nicht geklappt, egal, ne? Egal, ja. Aufs Neue. Genau. Aber Jürgen, ich habe mal eine Frage an dich. Ja. Dich interessiert es ja immer brennend, was die Leute so verdienen, ne? Ja. Also, du fragst ja immer. Ja. Jetzt ist mal meine Frage. Ich frage das nicht so sehr oft, manchmal schon. Wenn du jetzt fragen solltest, was ich verdiene, das erzähle ich jetzt hier nicht. Ach, das ist aber so spannend und das wollte ich mal wissen. Man muss ja nicht immer alles erzählen. Außerdem bin ich festangestellter Redakteur dieser Sendeanstalt und die Gehälter sind öffentlich einsehbar. Das ist wie ein Beamtengehalt und es ist alles nicht sehr spektakulär. Und was ist mit der Frau geworden hier, die da angerufen hat mit der Sekte? Was da war hier mit ihren... Es ermittelt noch die Staatsanwaltschaft und die genauen Neuigkeiten kann ich leider nicht sagen, weil ich sie nicht weiß, weil wir darüber noch nicht informiert worden sind. Naja. Okay? Wenn ich wieder was Neues habe, rufe ich wieder an. Darüber bin ich dann sehr froh. Okay, Jorgen. Ne? Tschüss, Thomas. Ja, tschüss. Mario, 25 Jahre alt. Ja, schönen guten Abend, Domian. Ja, Mario, guten Morgen. Ja, so, mein Thema ist, dass meine Freundin ist mit 17 schwanger. Bitte? So. Die ist mit 17 schwanger? Die ist mit 17 schwanger. Mhm. Das haben wir auch erst vor 2 Wochen zu wissen gekriegt. Ich muss jetzt da gleich rein sagen, meine Freundin, die schläft hier, sie ist drüben. Mhm. Sie steht sehr oft auf, weil sie öfters immer auf Klo muss und so. Ich hoffe, dass sie jetzt nicht rauskommt oder so. So, und ihre Eltern machen zum Teil Konflikte. Mhm. Das heißt, ich möchte sie gern zu mir, also zu mir haben. Sie soll zu mir ziehen, was sie auf einer Art möchte und auf der anderen Art nicht, weil ich gehe davon aus, dass sie beeinflusst wird von ihren Eltern. Mhm. Dass sie sagt, Mädchen, bleib hier, du wirst wohl noch nicht klarkommen, was sie auch selbst sagt. Was macht sie denn von Beruf oder geht sie noch zur Schule? Nee, ich weiß nicht, kennst du irgendwie, hast das Wort JAW schon mal gehört, Jugendaufbauwerk? Nee, das ist so eine Fördergemeinschaft, da machen sie so verschiedene Sachen, zum Beispiel wie Gärtner und Gärtner und Küche und so. Und da ist sie tätig? Und da ist sie tätig, ja. Bis Juli ungefähr noch, dann ist sie raus. So, und ihr Stichtag müsste so im Juli, August sein. Ist das so eine Art ABM-Maßnahme? Ja. Ja. Mhm. Hat sie denn was gelernt? Nein, sie hätte eine Lehre haben können, wo sie jetzt auch wieder die Chance hat, eine Lehre nachzumachen, sobald das Kind da ist. Mhm. So, und ich wollte das auch gern so machen, dass sie hier einzieht, dass sie ihre Lehre machen kann und ich dann auf das Kind aufpassen kann und so. Aber die Eltern, die sagen auch halt, stopp, geh du mal arbeiten und so. Und da spiele ich nicht mit. Wie lange seid ihr zusammen schon? Wir sind jetzt ein Jahr und jetzt seit heute. Ja. 99. Wie ist es denn zu dieser Schwangerschaft gekommen? War das ein Versehen oder habt ihr ein das Versehen, ein Unfall, ja. Es war ein Unfall gewesen. Die entscheidende Frage ist ja, was deine Freundin denkt und will. Ja, sie sagt auch, auf eine Art möchte sie so gerne, nur sie redet immer so ein dummes Zeug. Ja, sie kommt, sie hat Angst, dass sie da nicht mit klarkommt und das Geld reicht von vorne bis hinten nicht. Obwohl ich das schon 5-6 Mal ausgerechnet habe, auch mit ihren Schwiegersöhnen und Geschwistern und so. Mhm. Die wissen das ja auch zum Teil. Mhm. So, und ja gut, wenn man das auch nicht so wegwischen und sagen, sie redet dummes Zeug. Das muss man ja schon sehr ernst nehmen, wenn sie das so thematisiert und so sagt. Ja, du kannst ja nicht einfach da stehen und sagen, das ist dummes Zeug. Erstmal sagt sie das und da muss man das auch, da muss man sich damit beschäftigen, wenn sie das sagt. Ja, das ist mir auch schon irgendwie so bewusst. Ich hatte auch zu ihr gesagt, Mädchen, wenn du da bleiben willst, sie kann ihre Lehre nachmachen. Und da hatten die Eltern gesagt, okay, du machst deine Lehre da. Das Kind behalten wir dann so lange also bei Ohren, dass ich das so quasi nicht erst in den Händen kriege. Also die Eltern haben nichts gegen das Kind, aber die haben etwas dagegen, dass ihre Tochter zu dir zieht. Ja. Nimm mich mal an. Ich weiß es nicht. Ich nehme auch an, weil das wegen Geld ist, ne? In der wievielten Woche ist sie schwanger? Sie ist jetzt in der vierten oder fünften. In der Woche. Ist denn das Thema Abtreibung ein Thema? Ja, also ich sag mal, ich bin nicht so dafür. Also keine Abtreibung. Da bin ich voll gegen eine Abtreibung. Aber ich frage jetzt nicht nur dich, sondern wie ist es bei ihr ein Thema? Ja, und sie sagt auch, also auf keinen Fall. Selbst wenn sie früher gewusst hätte, hätte sie gesagt, keine Abtreibung. Mhm. Also geht es jetzt ausschließlich um die Organisation, wie das demnächst alles laufen soll. Würde sie denn lieber bei dir wohnen oder lieber bei den Eltern noch wohnen? Also ich sag mal, eine Familie oder wenn man dabei ist oder wenn man jetzt gerade zu hören gekriegt hat, dass sie jetzt ein Kind kriegt, bin ich der Meinung, dass eine kleine Familie oder so wie das Kind auch den Vater braucht und die Mutter zusammen braucht. Ich habe jetzt nicht nach deiner Meinung gefragt, sondern habe gefragt, was deine Freundin will. Möchte die lieber erstmal bei ihren Eltern wohnen oder? Ja, sie möchte erstmal, bis sie zumindest 18 ist. Das ist doch okay, Mario. Was willst du ihr denn da so reinquatschen? Ja, dass sie die Lehre da machen will und dass das Kind da bleiben soll. Wenn sie sagt, es ist doch eine berechtigte Meinung, ich möchte erstmal, bis ich 18 bin, noch bei meinen Eltern wohnen bleiben. Mhm. Und dann können wir ja gucken, wie sich alles entwickelt, ziehen wir vielleicht zusammen. Das ist doch okay. Das ist okay, damit habe ich mich auch abgefunden. Mhm. Nur das Einzige ist jetzt, dass sie, wenn die jetzt eine Lehre macht und so, dass das Kind dann, ne, bis sie die Lehre zu Ende hat, da bleiben soll. Bei den Schwiegereltern? Ja. Mhm. Aber das ist alles müßig, das muss sie entscheiden. Ihr seid nicht verheiratet, sie ist die Mutter des Kindes. Ja, das weiß ich. Und wenn dir was an der Frau gelegen ist, an dem Kind gelegen ist, dann würde ich jetzt auch nicht auf Biegen und Brechen da meine Meinung durchsetzen wollen, sondern mach das doch erstmal so, wie sie sich auch am wohlsten fühlt. Wichtig ist doch, dass ihr euch alle wohlfühlt und das ist... Ja, es geht ja nicht um Recht haben jetzt. Ja, nur ich sag mal so, die haben mir auch angeboten, dass ich dann da mal für eine ganze Woche da schlafen kann und so. Mhm. Ich fühle mich in fremden Wohnungen, fühle ich selbst, wenn das bei meinen Schwiegern, zukünftigen Schwiegereltern ist oder so. Ich fühle mich da irgendwie nicht so wohl, ich weiß auch nicht, weil das nicht mein eigenes Reichtum ist. Ja gut, da musst du dich halt ein bisschen am Riemen reißen, wie man so schön sagt. Und da, du musst ja auch Konzessionen machen, sonst... Mir klingt das so, als sollte alles so nach deiner Pfeife tanzen. Ja, das haben die anderen alle auch gesagt, ist aber nicht nur, ich sag mal, ich möchte von ganz klein aus sehen, wie das Baby groß wird. Ne? Ja, das siehst du doch auch. Wie weit wohnen die voneinander entfernt, deine Schwiegereltern und du? Also, ich sag jetzt mal so mit dem Bus eine halbe Stunde. Ja, das ist doch keine Entfernung. Das ist keine Entfernung, aber... Ich finde schon, Mario, dass du deine Meinung ein bisschen runterschrauben solltest. Und auf das Mädchen, auf deine Freundin, die ist ja nur auch noch jung, die ist ja erst 17, einfach ein bisschen mehr Rücksicht nehmen solltest. Und auch einige Konzessionen machen musst letztendlich. Wenn du dich da nicht so wohl fühlst, mein Gott nochmal, die werden auch ein Bett haben, wo du auch gut schlafen kannst oder weiß ich was. Ja, das ist klar, aber ich sag auch mal so, dass das bei denen auch schon so eng genug ist, ne? Weil die ja auch noch... Das sind alles Ausreden, Mario. Nein, es geht dir doch jetzt ums Prinzip. Du willst alles jetzt unter deinen Fittichen haben, bei dir in der Wohnung, es soll so sein, wie du es möchtest, basta. Ja, ne? Also nicht basta, so, ich sag jetzt mal so, ich will sie gerne zu mir haben. So, aber... Die schläft auch sehr, sehr oft bei mir. Ist ja okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Das ist ja kein Haustier, deine Freundin, deine schwangere Freundin. Das muss sie doch mitentscheiden. Und du musst doch respektieren, was sie möchte. Was reden wir da lange hin und her? Du willst das so machen, oder wie? Ja, du musst doch deine Freundin ernst nehmen, Mario. Wenn dir was an der Frau gelegen ist. Und das klingt mir ja so, dass du sie schon sehr lieb hast. Ja, die auch. Ja, dann musst du doch auch auf sie eingehen und Rücksicht nehmen. Und ihr müsst doch einen Kompromiss finden. Und nicht ich will. Mit dem Kopf durch die Wand, ne? Also hör mal ein bisschen mehr auf die Frau und arrangiert euch. Mhm. Ja, alles Gute. Okay. Wiederhören. Und viel Erfolg für deine Sendung. Dankeschön. Ja? Okay, tschüss. Tschüss. Michael ist 43 Jahre alt und jetzt bei mir. Ja, hallo Domian. Michael, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Also, ich bin 43. Ja, hab ich gesagt. Oh, Entschuldigung, habe ich akustisch nicht erklärt. Ja. Und was ist dein Thema? Weswegen rufst du an? Ja, meine Freundin ist also wesentlich älter als ich. Nämlich? Könnte meine Mutter sein. Ist sie 83? Nein, das könnte ja meine Oma sein. Das könnte die Oma sein, stimmt. Also 73? Nein, 63 oder wie? 64. 64? Ja. Ja. Und ich habe also vorhin beim Redakteur schon gesagt, ich habe also etwas Hemmungen, sie meinem Vater vorzustellen. Wie lange seid ihr denn jetzt schon, wie lange tuchtelt ihr denn schon, ihr beiden? Ja, gut ein halbes Jahr. Ja. Und der Vater ist wahrscheinlich so alt wie Sie, so zwischen 60 und 70. Mein Vater wird jetzt 69. 69, oder? Deine Mutter lebt nicht mehr? Nein, leider. Mhm. Und du hast Hemmungen, sie deinem Vater vorzustellen? Ja. Was meinst du denn, was spekulierst du denn so? Wie wird er sich äußern? Was wird er sagen? Mein Vater ist zwar ein ziemlich lockerer Typ, ja, aber ich weiß nicht, wie er darauf reagieren würde. Mhm. Aber du hast schon ein bisschen Angst, auch Angst vor der Ablehnung. Nein, im Prinzip nicht. Ja, ich weiß nicht genau, wie ich das ausdrücken soll. Na, irgendwie ist ein Unbehagen ja schon da, sonst würdest du es nicht zum Thema machen, ne? Ja, klar. Wie sind ja, wie ist das denn so in deinem anderen Umfeld, Freundeskreis, nahe Freunde, Bekannte? Wissen die von dieser Liebesbeziehung? Einige schon, ja. Mhm. Aber die, die meinen Vater kennen, die wissen es nicht. Mhm. Wie haben denn die Leute reagiert, die es wissen? Ganz locker. Mhm. Mhm. Nun muss ich dazu sagen, meine Freundin, ich kenne, also meine, ich kenne die ja schon seit über 20 Jahren. Ach so. Mhm. Woher hast du sie, wo habt ihr euch kennengelernt, damals, vor 20 Jahren? Also ich bin früher Taxi gefahren. Ja. Und daher habe ich sie gekannt. Mhm. Also aus eurem Ort, deinem Ort. Aus meinem mhm. Ort. Aber in den 20 Jahren ist nie irgendwas zwischen euch passiert? Nein, nein. Sondern jetzt eben kürzlich erst. Quasi. Ja, mhm. Wir haben uns quasi wiedergesehen. Mhm. Und wie kam es dann dazu, dass es gefunkt hat zwischen dir und deiner 64-jährigen Freundin? Kann man nichts davon jetzt sagen. Es war gerade so. Sie hat gesagt, du kannst zum Schreiben fahren. Mhm. Mhm. Ja, ist halt logisch. Und hat sie gesagt, die bestimmte Straße und die Hausnummer. Da habe ich gesagt, Mensch, du bist das doch. Mhm. Mhm. Und dann bin ich dann mit dem Taxi nach Hause gefahren. Und so ist der Kontakt dann in die Gänge wiedergekommen oder entstanden. Ja, oder entstanden, ja, genau. Letztendlich enger entstanden. Ja, richtig. Also, Michael, du bist ein Mann von 43 Jahren, ne? Ja. Da sollte man eigentlich keine Angst nur vor dem Vater haben, wie der eventuell reagieren könnte. Wenn du mit einer 64-jährigen Frau, Dame, zusammen bist, wenn ihr euch liebt, ist das doch in Ordnung. Was gibt's da zu reden? Da muss es ihm sagen. Wenn er damit nicht umgehen kann, ist es sein Problem. Ja, ich hab ihm gesagt, dass meine Freundin so heißt und auch die Telefonnummer, er hat meine Telefonnummer und so weiter. Aber? Ich hab auch gesagt, wir sollten uns an Silvester treffen. Mhm. Und er hat gesagt, nein, das ist noch zu früh, also ihr kennt das noch nicht so lange. Mhm. Dann habe ich gesagt, guck, dann fliegen wir eben nach Bangkok jetzt. Hä? Wie fliegt ihr nach Bangkok? Ja, meine Freundin und ich. Mhm. Achso, Silvester oder was? Ja, wir sind da weggeflogen. Gut, darüber müssen wir jetzt nicht reden, was ihr Silvester gemacht habt. Also ich würde das deinem Vater erstmal erzählen und sagen und ihn vielleicht nicht direkt damit konfrontieren, dass es da nicht irgendwelche peinlichen Situationen gibt. Erzähl es ihm erstmal. Ja, denkst du nicht, es wäre besser, wenn ich gerade sie an der Hand nehme und mit rübergehe? Ich würde es ihm erstmal sagen, wenn du schon Bedenken hast, dass er irgendwie vielleicht auch nicht gut reagiert, wäre das ja eine unangenehme Situation für euch alle, wenn das dann auch, vor allen Dingen auch für deine Freundin, wenn sie das dann so mitbekommt. Erzähl es ihm doch erstmal und dann geht er hin. Hm? Naja. Wäre meine Überlegung. Ich habe ja auch nur angerufen, um bei dir um Rat zu fragen. Mhm. Ist meine Meinung. Michael, ja. Sieh mal zu. Viel Glück. Gut, ich wünsche dir noch alles Gute für deine Sendung. Ich dir auch. Tschüss. Tschüss. Bernd, 38 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Bernd. Ja. Ja. Ich wollte mich ein bisschen, war das ein bisschen aufregen hier, mit der Katze, die sie da in dem Big Brother Haus da mitgenommen haben. Ja. Ich möchte das, sag mal, wie lange seit 2-3 Tagen drin haben. Gestern, ne, ist die gekommen. Ja, oder gestern, ja. Ich habe zumindest gestern gesehen. Ja. Und zwar, ich sag mal, jedes Tier braucht eine Bezugsperson. Mhm. Ich weiß ja nicht, woher die Katze kommt, aus dem Tierheim oder von Privatleuten. Mhm. Und ich sag mal, die bleibt jetzt vielleicht, sagen wir, vielleicht noch einen Monat da oder was, bis Big Brother zu Ende ist. Also machst dir Sorgen um das Seelenleben der Katze, ja, weil richtig, ihr weil dann die Kontaktpersonen, Bezugspersonen entzogen werden wieder. Ja, richtig, weil Katzen, die gewöhnen sich ziemlich schnell an Leute, ja. Also an den Besitzer, den sie haben. Ich verstehe. Schneller als Hunde. Vom Gesichtspunkt des Tierschützers, ich vermute mal, dass du einer bist, oder zumindest dir Gedanken machst und da sensibel bist bei diesem Thema. Ja, richtig, ich mache mir darüber Gedanken. Ja, empörst du dich. Also jetzt haben die Landesmedienanstalten vielleicht noch mehr zu tun. Es ging ja lange um die Menschenwürde, ob die vielleicht verletzt würde. Jetzt könnte man ja auch darüber diskutieren, ob die Tierwürde, so es das gibt, gibt es sicher, aber gesetzlich nicht festgelegt, so zumindest nicht begrifflich, ne, ob die da vielleicht verletzt wird und gestört wird. Ja, ich sag, die sollten sich mal mehr um Tiere sowieso kümmern, weil... Wie man mit den Tieren umgeht, das ist heute nicht mehr irgendwie real, sag ich mal, einfach. Naja, jetzt besonders auf die Katze hier mit in dem Big Brother Haus. Ja, die hätten denen ja ein paar Plüschtiere dahin schicken können, ne? Ja, zum Beispiel Plüschtiere oder was. Denn die, mit Sicherheit, die gewöhnt sich in dem Monat, wo das vielleicht noch läuft, gewöhnt sie sich an die Leute und dann wird sie plötzlich wieder, dann hat sie sich da praktisch eingelebt, sagen wir mal, und die wird dann wieder rausgerissen. Dann kommt sie vielleicht wieder im Tierheim, sag ich mal, wo sie herkommt. Ja, ja. Oder, also wir müssen uns gemeinsam jetzt alle Sorgen um den seelischen Zustand der Leute machen, die da rauskommen nach einer gewissen Zeit der Menschen, die da eingesperrt sind. Und wir müssen uns Sorgen machen um die Katze. Ja. Ja, genau. Ja, dann schreibt doch einfach mal einen Protestbrief an die Kollegen von RTL 2. Ja, das könnte man natürlich machen. Also, und vielleicht wird dann demnächst kein Tier da hinein geschoben, oder wie die das da machen. Ja, ich meine, ich schätze mal, die werden da bestimmt nicht noch mehr Tiere da hinein. Die Resonanz bei den Bewohnern war ja nur auch nicht so einhellig positiv, ne? Ja, ja, richtig. Ich habe das auch mitgekriegt. Ich würde mich auch bedanken, wenn ich da eine Katze rumspringen hätte, wenn ich da mit wohnen würde. Weil ich eine Katzenallergie habe und ich keine Katzen mag. Ja, zum Beispiel dieses auch. Man weiß ja nicht, wie die darauf reagieren. Stimmt, ja, genau, ja. Mhm. Ich habe ja auch eine Katze zu Hause, ne? Mhm. Und ich weiß ja auch, wie das ist, weil die wurde auch schon öfters abgegeben. Mhm. Ich habe sie gekriegt, da war die knapp ein Jahr alt. Mhm. Die hatte ein Kollege von mir... Die hatte der 3-4 Monate oder 5 Monate. Auf einmal hat sich rausgestellt, dass der Sohn eine Katzenallergie hatte. Ja, und dann wohin? Im Tierheim wollten sie nicht. Dann haben sie jemand anders gefragt, der hat die Katze auch genommen, sag ich mal. Dann hat die Katze sich an den neuen Besitzer gewöhnt. Ja, der hat sie auch wieder nach 3-4 Monaten abgegeben. Und dann, ich war rein zufällig da bei den Kollegen und dann hieß es ja, dann müssen wir sie leider im Tierheim geben. Und das wollte ich auch nicht. Dann habe ich gesagt, gut, dann gib die Katze mir. Ich verstehe. Weil die wird ja immer rausgerissen. Die, genauso du machst dir, du machst dir, ja, du machst dir Sorgen um die Katze bei Big Brother. Ja, richtig. Ja, also wie gesagt, wenn dich das so sehr stört, dann schreib ganz einfach. Dann werden die Kollegen schon irgendeine Antwort dir schicken. Vielleicht eine beruhigende auch. Ich weiß nicht, was die vorhaben mit der Katze. Ja? Ja, ja, gut, das könnte man machen. Danke für deine Meinungsäußerung. Jo, alles klar, Domian. Tschüss. Andreas, 27 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Andreas. Also, ich rufe eigentlich an, es knistert vielleicht gerade, ich mache es mir ein bisschen gemütlich hier. Ich rufe halt an, weil ich habe, glaube ich, eine ziemlich ernste Geschichte nach all den Sachen davor. Geht das vielleicht, ich habe eine Freundin, die schlägt mich. Was, die schlägt dich? Ja. Bist du krank oder was? Nein, ich bin nicht krank oder sonst irgendwie. Das ist halt so, ich habe sie halt kennengelernt. Die schlägt dich? Die schlägt mich. Ich habe pflegt dich verstanden. Ach, die, ja, nein, die pflegt mich nicht, die schlägt mich. Mhm. Und ich habe sie halt kennengelernt, sie ist halt sehr lebenslustig gewesen, wie auch immer. Mhm. Und irgendwann, weiß ich nicht, hat sich das so entwickelt, dass wir den ersten Streit hatten. Ja? Wie das eben so ist, das passiert halt und das ist halt auch eine normale Sache. Mhm. Und sie ist sehr aggressiv geworden. Mhm. Ja? Und da war es halt noch nicht ganz so weit. Und irgendwann... Ich sag mal so, die letzten 3 Monate hat es halt ausgeartet, dass mich halt schon so doll gehauen hat, dass das irgendwie so ist, dass ich halt auch schon genäht werden musste. Ja, also halt, wohin und wie schlägt sie dich da? Am Anfang hat sie mir halt mal so eine geknallt, so muss man nennen, ja? Ins Gesicht. Ja. Mhm. Und irgendwann ist sie halt, was weiß ich, sie hat halt Schuhe, Gläser, sonst irgendwas hinter mir hergeschmissen. Mhm. Und ja, weißt du, das, ich meine, weißt du, man kann ja viel ertragen, ja. Mhm. Und die Sache ist eben die, das hat mich dein Kollege vorhin auch schon gefragt, liebst du sie überhaupt noch? Ich glaube, wenn ich das nicht tun würde, wäre ich nicht hier. Andreas, nochmal eins nach dem anderen. Das sind immer irgendwelche Banalitäten. Kleinigkeiten, weswegen die Streitereien losgehen. Und ja, also, das ist halt so. Klingt hysterisch aus dann. Ja, es ist halt so, hat irgendwie auch mit meiner Vorgeschichte zu tun. Und ich habe halt immer noch Kontakt zu meiner letzten Freundin. Das liegt halt an unserem Sohn. Mhm. Und ich denke, daran macht es auf. Ja? Also Eifersuchtsgeschichten. Weiß ich nicht, würde ich nicht unbedingt. Es ist auch völlig egal, um was es geht. Es artet immer aus, in diese Richtung aus. Es ist wirklich egal, was dahinter steckt. Ja. Es sei denn, aber du schlägst sie nicht. Siehst du, genau, das ist es. Ich habe sie noch nie geschlagen. Mhm. Ja. Und du wehrst dich auch nicht. Doch, einmal. Und das hat, weiß ich mal, es ist nicht so, dass es nicht wehtut, ja. Auch nicht, wenn sie mich schlägt oder so. Mhm. Nur sowas lässt halt eine tiefe Narbe. Ja? Mhm. Nicht nur die ich im Gesicht habe dadurch, sondern eben auf der Seele. Irgendwann war es halt der Affekt. Ja? Sie hat halt dermaßen, ich hatte halt Angst, ja. Mhm. Weißt du? Ja, dann hast du dich gewehrt. Wie hast du dich gewehrt? Ich habe halt dann geknallt. Ich habe einfach versucht, und das war es eben, ja. Es war halt der Moment. Und hat es denn danach, ist es dann ruhiger geworden oder ist es dann wieder schnell passiert? Also ich sag mal so, im Moment ist es eigentlich so, dass es halt ganz gut läuft. Ja? Mhm. So. Nach diesem Vorfall, nachdem du Jani geknallt hast, war das das letzte Mal? Nee, es war nicht das letzte Mal. Ja? Mhm. Das letzte Mal war halt irgendwann, da war ich dann halt so weit, dass ich gesagt habe, so komm, ich packe jetzt meine Sachen. Mhm. Also, worauf ich hinaus will, sie hat immer wieder angefangen, auch nachdem du auch gewalttätig geworden warst. Sie hat also keine Angst, dass sie auch eine gescheut bekommt. Danach war es halt so, dass sie sich im letzten Moment irgendwie noch gefangen hat. Das heißt, sie hat mich danach nicht mehr so geschlagen. Sie hat mir zwar noch ein paar Sachen hinterhergeworfen, als ich wirklich gesagt habe, so, ich packe jetzt meine Sachen. Mhm. Bei dem aktuellen Vorfall, aber danach ist es öfters wieder passiert. Nee, also ich sag mal, als ich ihr wirklich eine gefenstert habe, danach ist es halt nochmal so eskaliert, dass es also, ich sag mal, so, es hätte nicht viel gefehlt, dann hätte sie mir wahrscheinlich wieder irgendwie zugesetzt. Ja, aber ich denke irgendwie so. Aber du wurdest wieder von ihr geschlagen. Nicht an den Tag, an anderen Tagen meine ich jetzt. An anderen Tagen, nein, kannst du so nicht sagen. Aber also noch nicht, ich habe dich gerade gefragt, ob danach nochmal was vorgefallen ist. Ja, es ist ja was vorgefallen, nur eben nicht mehr so, dass sie auf mich eingeprügelt hat. Ich meine, das ist nicht ein Schlagen gewesen, sondern eingeprügelt. Also hat sie doch Angst vor dir, vielleicht für deine Reaktion. Ach ja, weißt du, das ist es eben, ne? Das ist eben, weißt du, und wie viel Mal hat sie dich denn überhaupt schon geschlagen? Also, weiß nicht, 6, 7 Mal? Mhm. Also die ersten beiden Male... Habe ich im Prinzip überhaupt kein Verständnis für Andreas, dass man sich so etwas gefallen lässt. Überhaupt nicht. Weiß nicht. Weißt du, was ist? Überhaupt nicht. Liebe hin, liebe her. Also wenn mich jemand liebt, dann hat dieser Mensch mich nicht zu schlagen. Mhm. Das kann vielleicht mal im Affekt einmal vorkommen. Ja, sollte nicht sein. Aber auch das sollte eigentlich nicht sein. Weil ich ja halt auch so viel Intellekt unterstelle, dass es eigentlich auch... Eben. Und dann bleibt eigentlich nur die Konsequenz, irgendwann eben nicht zurückzuschlagen, sondern zu gehen. Hab ich nicht. Wie gesagt, ich habe nur dieses eine Mal... Ja, das habe ich schon verstanden. Dann bleibt die Konsequenz zu gehen. Ich weiß nicht. Ich denke, ich liebe sie, ja? Denke ich. Ja? Kann ich so sagen. Und ich will einfach nicht aufgeben, weil ich weiß, sie hat eine unheimlich geile Zeit. Ja, wirklich richtig geil. Und es kann nicht damit aufhören, dass irgendwie, weiß nicht. Ja gut, das wirst du jetzt machen. Also die Situation ist im Moment ein bisschen beruhigt, sagst du? Ja, doch. Ja. Mhm. Im Moment ist sie sehr beruhigt und es ist eben so, dass es ist für mich jetzt auch so ein Ventil, ja. Dass ich habe eigentlich keinem, dem ich das erzählen würde, ja. Mhm. Weil es irgendwie, weiß nicht, was glaubt ja keiner, ne? Mhm. Sag du als Mann mal, du, meine Freundin, die ist mir gut, wenn man sie sehen würde, würde man denken, klar, die ist ihm halt... Aber es ist ja schon eine harte Geschichte, wenn man sich das schon wieder so vorstellt, ne? Du hast Ruhe, nachdem du ihr auch eine gescheuert hast. Ja, ne? Ja. Mhm. Also ich habe nicht nur Ruhe, nachdem ich ihr auch eine gescheuert habe, weißt du, ich meine, wir rauchen gelegentlich mal so unsere Zigarette, ja, also nicht nur unsere Zigarette, sondern eben, wir kiffen halt auch mal ein. Mhm. Und ich sag mal so, seitdem irgendwie... wir dann halt auch mal nach Holland gefahren sind und so, ich kann das glaube ich einfach so ungeschützt sagen, und uns was zu rauchen besorgt haben. Ich meine, sie hat irgendwann mal zu mir gesagt, und ich meine, das erweitert ihr Bewusstsein, das glaube ich ihr sogar, ja? Mhm. Und das war so eine Zeit, an dem war irgendwie gar nichts da, ja? Mhm. Mehr hat sie halt nichts ausgemacht, ja? Und Andreas, die Sendung ist gleich zu Ende. Ja. Ich kann das nur noch mal unterstreichen, dass für mich, und du suchst mich ja als normalen Gesprächspartner, genau, eine Liebesverbindung in der solche Gewalt vorkommt, wenn es auch nicht so sehr oft ist, keine Liebesbeziehung wäre, nicht diskutabel wäre. Ich würde es nicht mitmachen. Ich würde es nicht mitmachen. Basta, da gibt es gar nichts zu diskutieren. Ich finde es primitiv und dämlich, wenn man sich so gegenüber, gerade gegenüber einem Menschen fällt, den man angeblich liebt. Und du solltest es auch nicht dulden. Meine Meinung. Ich denke halt immer nicht nur an die geile Zeit, sondern, weißt du, sie ist eigentlich ein ganz anderer Mensch als der sie im Moment... Andreas, so jetzt muss ich abwürgen, die Sendung ist vielleicht zu Ende. Alles Gute, wiederhören. Okay, danke. Tschüss. In der Technik, Savas Pavlidis, und morgen heißt unser Thema, ich habe mein Wort gebrochen. Ein Radio ist live, wieder Fernsehen, bis morgen. Ciao.